Im Juli war Petrosino auf einen noch dickeren Fisch aus. Auf Pranzola Bonaventura, den seiner Überzeugung nach obersten Bombenbastler der Black Hand in Manhattan. Tagelang folgte der Detective ihm durch Little Italy, hoffte ihn in Flagranti beim Basteln oder Deponieren einer seiner Höllenmaschinen zu ertappen. Endlich sah er Bonaventura ein Mietshaus betreten, dessen Besitzer von der Black Hand erpresst wurde. Petrosino und seine Detectives eilten ins Gebäude, wo Bonaventura gerade die Lunte eines Dynamitpäckchens anzündete. Die Detectives löschten die Flamme und warfen den Bombenbastler nach brutalem, blutigem Handgemenge ins Gefängnis. In solchen Fällen kämpfte Petrosino in gewisser Hinsicht nicht bloß gegen die Black Hand, sondern gegen die Nebenwirkungen des Fortschritts. Die industrielle Revolution hatte Millionen Italiener nach Manhattan geführt. Der Bau moderner Transportmittel und immer größerer, höherer Gebäude in den Städten verschaffte den Bombenlegern ihr Dynamit. Die auf schnellen, modernen Pressen gedruckten Tageszeitungen waren nicht nur Geburtshelfer der Black Hand, sondern bescherten ihr auch Unmengen kostenloser Reklame. Der Bund wurde oft als Rückfall in mittelalterliche Barbarei gesehen. Doch in Wahrheit war er eine durch und durch moderne Institution unter der Leitung krimineller Manager. In der modernen Großstadt blühte sie auf, nährte sich von der Einsamkeit der Immigranten, die oft ohne Freunde oder Familie kamen und sich klein und verlassen inmitten der kalten, hektischen Millionen fühlten. All dies machte den Bund zu einem Produkt seiner Zeit und deshalb sehr schwer aufzuhalten. Die Berichte über die Gräueltaten des Bundes im ganzen Land wurden immer düsterer. Am 5. Februar wurde das halbe Städtchen Export, Pennsylvania, zerbombt, einschließlich eines Wohnhauses, eines Ladens, einer Pension und des Pfarrhauses des St. Mary's Church. Im malerischen Pyrmont, New York, bekannt für seine mit Handkurbel beschriebene Zugbrücke über den Hudson, bekam Arthur Seaman einen Brief. Durch Zufall öffnete Seamans achtjährige Tochter Grace den Umschlag. Die Drohungen machten ihr solche Angst, schrieb die Tribune, dass sie sich gar nicht mehr einkriegte. Tagelang wollte das Mädchen nicht essen und konnte nicht schlafen. In der Hoffnung, sie käme dort wieder auf die Beine, zogen die Eltern mit ihr ins nahe Spark Hill. Doch ihr Zustand verschlechterte sich weiter. 8 Tage, nachdem sie den Brief gelesen hatte, verstarb die kleine Grace.